So, da sind wir wieder nach einer, ja, wie viel Pause hatten wir? Das waren schon fast anderthalb Monate jetzt, oder? Ich würde auch sagen, ich drehe mal hier nochmal ein bisschen am Regler. Ich glaube, so müsste das ungefähr passen. Wir sind nämlich heute ja, im Außendienst. Zur 70. Folge im Außendienst. Und zwar sind wir im Blasiusgarten Kraftbräu Biergarten. Genau. Haben uns gedacht, wäre vielleicht mal ganz witzig. Ja, es ist immer noch sehr, sehr, sehr warm. Gerade in Trier auch schwül heiß. Und da war jetzt Whisky drin trinken nicht so die super geile Idee, unserer Meinung nach. Und deswegen trinken wir jetzt ja, am frühen Abend ein bisschen Bier. Genau, weil der ja, Kraftbräu oder so, hier explodiert gerade so ein Auto hinter uns. Ja. Weil Kraftbräu hier in Trier schon eine sehr, ja, renommierte Brauerei ist, würde ich sagen. Oder hat sie so in den letzten Jahren... Schon, also die haben schon lange ein Hausbier. Ich glaube seit 94 oder so. Also bevor die jetzt dieser ganze Craft-Bier-Hype so richtig explodiert ist, waren die schon da aktiv. Ja. Und ja, so seit in den letzten Jahren gibt es halt auch so ein bisschen Craft-Bier hier und ja, da haben wir uns gedacht, trinken wir doch hier mal was. Genau. Richtig. Sollen wir direkt schon was probieren? Direkt? Ja, ja, sonst wird es warm und entprickelnd. Genau. Ja, und zwar haben wir hier ein Pale Ale, das Haus Pale Ale. Sepp's Pale Ale, weil der Braumeister ist Sebastian. Den du auch kennst. Den kenn ich auch. Wir waren hier auf einer Exkursion und ja, ist ein sehr, sehr netter Typ. Ja. Ja, wie sagt man, ja, Prost oder so. Hm. Sehr blumig so, oder? Mhm. Also für ein Pale Ale auch sehr zart, würde ich sagen. Ja. Kommt mir so vor. Also ich bin jetzt kein Pale Ale-Experte, aber von dem, was ich sonst so getrunken habe an Pale Ale, doch recht, recht zart irgendwie. Ja, recht sanft, so leichte Fruchtnoten. Ja, die ja auch typisch sind fürs Pale Ale. Ja. Ah, riecht aber auf jeden Fall sehr erfrischend. Ja, sollen wir mal probieren? Sollen wir mal probieren, ja. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, heute Bier zu bringen. Ja. Ja, sehr frisch. Stimmt, ja. Natürlich auch ein bisschen kräftiger im Geschmack vom Hopfen her. Ja. Ich finde es sehr, sehr frisch, aber gar nicht so extrem fruchtig frisch irgendwie. Also ja, halt so spritzig frisch, aber dann auch so ein bisschen herb. So im Abgang, so nach ja, hinten genau. Raus. Also ein bisschen von der Frische her wie so ein Weizen frisch ist. Das ist ja, ja auch nicht so fruchtig. Ja. Aber ein Pale Ale ist ja ganz gerne auch mal noch so ein bisschen mehr so ananasig. Ja. So. Das hat es jetzt weniger. Das hat es wenig, genau. Aber dafür halt so eine leichte, bittere Hopfennote. Mhm. Also nicht nur dieses eklige Bitter, sondern so schön eingebunden. Und ja, also gefällt mir sehr gut. Ist ja halt sehr frisch und sehr gut für diese Temperaturen. Absolut. Also schmeckt auch gut einfach. Schmeckt geht gut sehr, runter, sehr, ja. Sehr, sehr lecker. Ja, wunderbar. Schön, ja. Nom, nom, nom. Hat auch so eine richtig, hinten raus, nicht nur diese bittere Note, sondern auch so eine Cremigkeit mit drin. Ja. Die ja, schön ist. Und schon auch Kohlensäure, aber nicht so ruppig, sondern irgendwie schön. Mhm. Gut eingebunden. Es ist einfach immer schön, auch Bier zu trinken, das schmeckt. Also das gut schmeckt. Ja. Das ist immer doch ein Erlebnis so ein bisschen. Was halt nochmal ganz anders ist als Wein oder gar Whisky jetzt. Einfach auch von der Intensität her so, das ist so ein Ticken frischer. Ja, und leichter. Also Bier irgendwie, ja, ist halt leichter. Und ja, halt, keine Ahnung, gegen so ein Stubbi ist halt sowas wesentlich bekömmlicher und leckerer. Und irgendwie. Ja, du trinkst es ja auch aus Genussgründen, nicht um dich zu betrinken oder so. Ja. Genau, ja, schön. Sehr schön. Ja, nun wir werden irgendwann im Lauf der Folge noch was anderes bestellen. Ja, da dürft ihr dann live mithören, wie wir unglaublich nett... Wenn wir es nicht rausschneiden. Ich schneide eigentlich nie was. Da ist der Tobi zu faul für. Ja, nee, aber es ist authentisch. Ja. Und wenn wir etwas sind, dann authentisch, oder? Absolut, ja. Sehr schön. ja, jetzt hatten wir eine längere Pause. Du warst genau, irgendwie Hans Dampf in allen Ecken, stimmt, nur nicht im Podcast-Eck. Sehr viel zu tun gehabt und habe dann ja unseren üblichen Donnerstagabend, Nachmittag mal genutzt, nichts zu tun, anstatt noch einen Termin mehr mit Podcast zu belegen. Ja. Daher die Sommerpause, so zum größten Teil. Ja, aber du bist aber ich habe jetzt alles erstmal aus der Welt geschafft sozusagen und habe Ferien. Okay, also muss aber geht nicht das nächste Semester schon irgendwie in 3-4 Wochen schon? Mitte Oktober. Aber das letzte Semester ist ja auch erst 2 Wochen lang rum. Also anstatt das irgendwie ging sehr lang. Ferien werden Das viel. Wurde irgendwie an die Schulferien angepasst und die waren sehr spät und deswegen ging es bis Ende Juli fast. Ah, okay. Bis zum 25. Juli. Ja, aber so als halbwegs ambitionierter Student, dann ist das ja eh wirklich nur vorlesungsfreie Zeit, aber du hast ja ja, ich glaube, im Semester war ich sehr fleißig, dadurch war ich halt auch so ausgebucht, sage ich mal, weil ich eben neben dem normalen Semesterbetrieb einfach noch die Hausarbeiten geschrieben habe und nicht jetzt in Semesterferien. Ja, und deswegen kann ich mir tatsächlich momentan so ein bisschen Freizeit auf die Fahne schreiben. Ja, nicht schlecht. Ja, und deswegen mache ich eigentlich momentan sehr, sehr, sehr viel Sport. Also mache ich ja sowieso immer fast, aber eigentlich jetzt noch mehr. Fast jeden Tag so. Okay. Ein bis anderthalb, manchmal auch 2 Stunden, ja. Manchmal auch 2-mal am Tag, so. Das lässt sich halt einfach machen, wenn du Zeit hast, so. Weil, ja, du kannst super viel Sport machen und dann nochmal pennen gehen und dann hast du immer noch viel vom Tag. Und du bist ja auch nicht irgendwie so körperlich völlig ausgelastet, sag ich mal so. Also, ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie die letzten 2 Wochen, ich habe ja, glaube ich, im letzten Podcast schon angedeutet, dass ich jetzt mit dem Lauftraining angefangen habe. Und ich war auch wirklich sehr gut, habe so eine sehr gute Leistungskurve nach oben gehabt. Und dann hatte ich irgendwie letzte Woche einen Magen-Darm-Infekt und diese Woche ist super krass anstrengend auf der Arbeit. Und jetzt war ich halt seit Sonntag auch schon wieder nicht mehr, weil ich einfach völlig im Eimer bin. Ja. Also geht gar nichts mehr abends. Ich merkte das schon immer mit dem Fahrrad auf dem Heimweg, wieso, also kommt halt kein Druck aufs Pedal, sage ich mal so. Ja, und dann hatte ich halt so auch noch echt viele Termine jetzt die Woche. Kann man ja pluggen. Ich habe, wer es vielleicht mitbekommen hat, war ich ja zu Gast in einem anderen Podcast. Ich bin ja quasi in deiner Abstinenz fremdgegangen. Zweimal jetzt schon. Quasi ein notorischer Fremdgänger jetzt schon. Ja, kann man so sagen. Und es wird sogar auch noch einmal kommen. Ja. Also. Ja, das sagt er mir jetzt so offen ins Gesicht. Ja, aber weil ich dich ja kenne und weiß, dass du so ein netter Kerl bist, wird dir das nichts ausmachen. Nimm dich wieder zurück. Ja. Wenn du Wein mit einem Strauß Rosen ankommst, ja. Dann nimmst du, sag, es dir tut. Merci, so Milka-Herzen. Ah ja. So eine Packung. Oder ein Yes-Törtchen. Oder im Regen muss das aber sein. Yes-Törtchen und dann so eine Wunderkerze oben reingesteckt. Fantastisch, ja. Ja. Das könnte man natürlich gut machen. Zu deinem nächsten Geburtstag vielleicht sogar. Nee, aber ich habe mich mit dem Kai vom Hobbykoch-Podcast getroffen und über Wein geredet. Das war wirklich sehr interessant. Also für mich, ich hoffe auch für die Hörer. Ich habe den ersten Podcast gehört, aber ich glaube auch nur so 2/3 oder so. Ja, sind ja auch irgendwie so über 2 Stunden. Ja, einige Wespen mischen sich jetzt auch ins Podcast-Geschehen ein. Ja, wenn man hier lautes Summen hört, dann... Genau, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, die Folge jetzt wird noch interessanter, kann ich sagen. Die ist ja noch nicht raus. Ja. Und die 3. Folge wird dann endlich im Keller stattfinden quasi. Und das ist ja dann doch eher mein Milieu. Ja. Ja, ich mache mir gerade richtig Freunde hier bei den Wespen. Aber was soll's? Solange ich, also ich wenn man gleich so panische... panisch werde ich nicht. Panische ich Schreie hier... Selbst wenn ich so in den Hals gestochen werde, von innen, weil ich mit meinem Bier irgendwie eine Wespe verschlucke, rede ich trotzdem noch weiter, bis nur noch so ein Röcheln da ist. Okay. Weil ich bin Profi durch und durch. Ich ziehe das durch. Gut, dann hole ich mir vor einem Whisky-Stammtisch dann einfach einen neuen Podcast-Kumpel. Mhm. Ja, das ist bei Podcastern ja auch wie bei Haien, da rutscht die nächste Reihe einfach nach. Einfach wahr. Also wie bei Haizähnen, ja. Ja. Sehr schön. Genau so machen wir das. Ja. Ja, so viel dazu. Nee, aber Sport ist auf jeden Fall eine geile Sache. So. Ja. Also Sport machen. Ist auch tatsächlich, war ja jetzt die Wochen über sehr, sehr heiß die meiste Zeit. Ja. Und Ich finde den Unterschied zwischen so 30 und 35 Grad merkt man beim Sportmachen am wenigsten. Also bedeutend weniger als beim Rumsitzen zum Beispiel. Ja. Oder beim Autofahren oder ja. Beim Burger essen. Zum Beispiel, Ja, stimmt schon. Nee, man macht auch irgendwie einfach, also ich habe jetzt schon irgendwie so ein Level erreicht, wo ich das auch brauche, dann irgendwie laufen zu gehen abends. Ja, klar. Und halt auch so ein Level, wo es nicht halt nicht nur weh tut, sondern du läufst halt so locker. Und ich bin dann auch nicht so jemand, irgendwie, ich denke dann nicht über den Tag nach oder über irgendwelche Gedankensachen, die ich so machen werde, sondern ich konzentriere mich einfach voll auf die aktuelle Situation und auf meinen Körper und wie, also ich will halt ganz bewusst meinen Atem- und Bewegungsapparat wahrnehmen. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, was aber... Beim Fußballspielen so schätze, dass ich habe gar keine Zeit, mir Gedanken über irgendeinen anderen Mist zu machen, weil ich muss an so viel auf dem Feld denken und mitdenken. Das sorgt damit zwangsweise dafür, dass man einfach rauskommt aus dem Alltag. Obwohl ich jetzt also unsere Saison ist jetzt rum, auch seit Ende Juli, also das war dann auch auf einmal quasi fertig und seit August habe ich einfach wieder ein bisschen entspannteren Tagesablauf allgemein. Ja, aber es fehlt mir schon so ein bisschen. Also das glaube ich, ja. Ich würde ja sagen, wir gehen zusammen laufen, aber Ausdauersport, hast du ja schon gesagt, ist nicht so. Ja, ist nicht so meins. Ich brauche es halt einfach nicht fürs Fußballspielen. Ich mache ja Sport, also auch Krafttraining so vorrangig in Bezug auf das Footballspielen, um Verletzungen vorzubeugen, um Muskulatur zu stärken. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Klar, man macht es auch ein bisschen fürs Aussehen, das will man nicht von der Hand weisen, aber deswegen mache ich eigentlich das meiste an Sport. Gezielt halt in Richtung das, was ich fürs Footballspielen brauche. Und dann darüber hinaus ist dann die Ersatzdroge eben Basketball spielen am Freiplatz. Und weil da auch eigentlich immer Leute da sind, geht das auch sehr gut. Aber braucht man nicht, also so ein bisschen Ausdauer brauchst du ja schon. Ich meine, so ein Spiel geht ja auch laufen. Lang. Ja, du brauchst halt eine andere Art von Ausdauer. Also so eine kurze Belastung, viele Sprints laufen können, Ausdauer. Aber da hilft dir, finde ich, Ausdauer laufen nur sehr bedingt, meiner Meinung nach. Okay. Ja, also meiner Erfahrung nach auch, nicht nur Meinung nach. Hab da keine Ahnung, wie sich so ein Footballspiel anfühlt. Ja, es ist schon sehr anstrengend, aber eben, also die Belastung ist eine andere. Du hast halt einfach gut, viel im Oberkörper auch und also so den ganzen Körper schon belastet, aber eben immer kurze Maximalbelastung. Und okay. Das ist ja beim Ausdauerlaufen, da reagiert der Körper ja eigentlich so, dass er Bewegungsabläufe effizienter macht, dass deine Ausdauer halt länger hält. Ja, dass deine Abläufe möglichst effizient werden und lange halten. Genau. Aber ich brauche die Abläufe immer kurz 10 Sekunden und dann habe ich wieder Pause. Okay. So. Ja. Nee, aber ich bin da halt dann... Ich komme gut klar mit diesem Ausdauer. Ja, aber ich hab halt auch irgendwie die Veranlagung, glaube ich, für Laufen. Ja. Ich bin auch irgendwie direkt ohne... Also Körper. Das erste Mal, als ich dann laufen gegangen bin, bin ich auch direkt irgendwie 4,8 Kilometer in 29 Minuten oder so gelaufen. Und da laufen halt... Andere Leute gehen dafür halt super lang trainieren. Weißt du, und ich bin halt nur... Also ich gehe ja nur arbeiten und... Ja, war schon irgendwie ganz geil. Und das hat halt sich immer weiter schon jetzt verbessert. Und das ist halt saugeil. Macht echt Laune, wenn du dann so einen Fünfer-Schnitt laufen kannst auf einmal. Nach 4 Wochen Training. Das ist krass. Ja, mal sehen, was da noch kommt. Wie gesagt, die letzten 2 Wochen, also diese und letzte habe ich schon so einen kleinen Durchhänger. Aber ja. Jetzt greifst du wieder an. Jetzt greife ich wieder an bis zum Herbst und ich dann da irgendwie... 14 Stunden noch im Weinberg trainiert. Wenn 14 Stunden im Keller arbeiten muss, dann weiß ich auch nicht, wie motiviert ich abends noch zum Laufen bin. Wahrscheinlich eher weniger. Ja. Naja. Aber das habe ich den Hörern das eigentlich schon erzählt, dass ich im Herbst dann im Weingut endlich bin. In einem richtigen Weingut. Bin mir nicht ganz sicher. Weingut, ich glaube, du hast es mal angedeutet oder so. Ja, ich darf den Herbst im Weingut Reichsgraf von Kesselstadt verbringen. Und ich weiß nicht, das kennen ja. Also. Es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber das ist schon so ein, Touristenwein eigentlich. Also wenn du an der Mosel irgendwie was mit halt Wein... Ja, ist ein bekanntes... Ist ein VDP-Abzeichen drauf. Dann das sorgt auch dafür, dass es einfach bekannter ist. Ja, und ja, ich freue mich tierisch. Also, ja, haben halt 50 Hektar und dann Trauben. Also die haben auch guten Wein, ne? Nicht so, ja, als wäre das nicht, ja, der, ja, Fall. Klar. Ich bin gespannt. Bringe ich bestimmt mal die ein oder andere Flasche mit. Ja, vielleicht dann auch in den Podcast einzugehen. Ja, oder? Du bist ja dann auch immer so ein kleiner Nutznießer davon. Ich... Nur, nur. Gut, dafür kriege ich auch an deinen Footballspielen dann, wenn ich denn mal komme, auch Burger. Ja. So. Ja, wir bestellen einfach die zweite, ja, Runde, oder? Wir sind ja, ja, hier gleich fertig. Ich wollte jetzt die Audiosequenz nicht. Kein Stress. Das ist kein Problem. Kein Problem. Ja, was darfst du noch Gutes sagen? Sollen wir das Indian Summer, ja, nehmen? Dann würden wir uns nochmal einen Indian Summer teilen. Wenn, ja, das geht. Wenn das geht. Ist so 02. Machen wir in jedem Wissen rein. Das, ach, das ist so, ja, 02. Ist, okay. Für 4 Euro. Ja, oder sollen wir einfach 2 davon nehmen? Ja, dann nehmen wir einfach, nehmen wir 2. Davon, ja? Ist ja egal. Ja, genau. Dankeschön. Danke. Auch. Genau. Sehr lecker. Wir nehmen den Faden mal wieder auf. Ja. Was man noch sagen kann, also es ist wirklich mal eine Bedienung, die sehr nett ist. Muss man ja auch, ja, mal der junge leben. Mann ist auf jeden Fall geschult. Ja. Das ist halt keine studentische Kackkraft, die das nur macht, um irgendwie die 8,50 in der Stunde zu kriegen, um, ja, sich dann dafür im Metropolis Club hier in Trier die Kalperinja hinter die Binde zu kippen, sondern der ist halt Vollzeit geschultes Personal. Ja. Ich entschuldige mich für alle studentischen Hilfskräfte, die ich hier beleidigt habe. Ja. Ihr seid scheiße. Nee. Die gehen aber dann nicht ins Metro, die gehen eher in. Das sind eher die Schüler dann. Aber die, so, arbeiten ja auch gerne mal in der Gastronomie. So. Ja. Ist. Ja, ich bin da auch echt mittlerweile sehr empfindlich. Also irgendwie schlechtes Servicepersonal geht mir direkt voll auf den Sack. Stimmt, ja. Muss ich schon sagen. Ganz interessant, ich war heute Morgen in der Stadt und habe auch eine sehr lustige Szene gesehen, und zwar im Müller, und da hat eine Frau vor mir ein Parfum gekauft, hat auch oder irgendwas so in die Richtung, ich weiß nicht, ob es direkt ein Parfum war, aber es hat auf jeden Fall 129 Euro gekostet. Okay. Und also ich habe das erst später mitgekriegt, und die Verkäuferin hat irgendwie ganz patzig gefragt, weil die Frau nicht weggegangen ist. Ist irgendwas oder ist irgendwas falsch so? Und dann irgendwann hat die Verkäuferin nochmal auf den Zettel geguckt und hat dann gesagt, ach, sie hat mir 150 Euro gegeben, oder? Und hat ihr dann die 20 Euro, die noch gefehlt haben, auch noch rausgegeben. Aber das Beste daran war, die Frau hat einfach kein Wort gesagt. Also die Kundin hat kein Wort gesagt die ganze Zeit. Die hat immer nur so komisch skeptisch geguckt und mit dem Kopf geschüttelt. Ob die kein Deutsch konnte oder ob die einfach gedacht hat, ich habe keinen Bock. Also es war von beiden einfach super unsoziales, super komisch, Verhalten. Ja. So. Es war ganz, ganz komisch. Ja. Ja, ich denke mir halt auch immer, also ich bin ja immer, ja, bedacht, relativ nett mit meinem Umfeld umzugehen. Ja. Und wenn es dann nicht nett zurückschallt, dann... Dann schallt es Ohrfeigen von dir. Ja, genau. Laserschellen. Laserschellen. Ja, ich weiß nicht, man kann ja normal miteinander reden und umgehen. Ja. Also denke ich mir so. Was sagt der Pädagoge dazu? Ja, das ist ja unabhängig auch vom Pädagoge sein, bin ich auch netter zu Menschen, die zu mir nett sind. Ja, eben. Das ist einfach so normales Miteinander. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich halt nur für einen Kaufvorgang miteinander zusammentun muss. Genau. Und ich will denen ja nicht Böses, sondern ich will denen ja Geld geben. Richtig. Und die wollen ja das Geld von mir. Geld gegen Ware. Ja, jetzt haben wir jetzt noch ein paar Drogenverkaufsgeschichten. Also damals. Damals. Ja, was hast du denn noch so auf dem Herzen, lieber Max? Ach, oh, wird gerade zum Therapiegespräch davon passt. Ja. Nee, ja, was gab es noch so in den vergangenen Wochen? Ich habe relativ viel eigentlich gespielt. Ich habe den Witcher mal zu Ende gebracht. Habe ich immer noch nicht. Das müssen wir jetzt nicht schon wieder riesig aufmachen, das Fass. Immer noch ein großartiges Spiel, aber da folgt ja dann gegebenenfalls noch der Witcher-Podcast. Ja, der folgt auch noch, wenn ich mal wieder Zeit zum in Spielen habe. In 5 Jahren. Ja, so in 5 Jahren. Ich werde auch gern Folge 380 mit der Wirtschaft. Ich werde auch gern scherzhaft von dem Tim-Kumpel von uns was Games oder den 70% Tobi genannt, weil ich oft Games sind 70% dann überhaupt bis 70% echt? Spiele und dann gern mal dann das Ende irgendwie verpasse. Okay. Aber ja, beim Witcher bin ich gewillt durchzuspielen. Ja. Ja, ich bin ja eher so eigentlich schon so ein Competitive. Oder? Also ich mache alles fertig. Ich complete alles, Gott. Ach du Jemine. Das meiste, also auch beim Witcher habe ich jetzt zumindest die Sachen, die mich interessiert haben, auch gemacht. Ja, auch außerhalb des eigenen Schreibtischs klopft der Max auf Holz. Ja. Genau. Und dann habe ich aber noch, um jetzt weiter beim Thema Spielen zu sein, habe ich gerade die letzten zwei Tage Life is Strange weitergespielt. Ah, das soll auch fantastisch Episode sein. Episode 3 und 4. Weil ich hatte die einfach noch rumliegen. Also, was ist das rum? Auf der Festplatte. So, ich habe die mal direkt gekauft. Aber ich hatte dann, ja, weil ich Witcher auch gespielt habe, nie so die Gelegenheit, die direkt zu zocken. Und, genau, und die habe ich dann die letzten zwei Tage gespielt. Sehr überragend. Also, ja, wirklich fantastisches Spiel. Wie kann man sich das vorstellen? Ein bisschen wie so ein Telltale-Game? Oder? Ja, aber ganz ehrlich gesagt, gefühlt kommen mir die Telltale-Spiele gegenüber Life is Strange sehr linear vor. Okay. So von dem, was seine Entscheidungen für Einfluss haben. Also das ist schon krass. Ich bin natürlich gespannt. Es fehlt jetzt noch die 5. Episode. Die kommt irgendwann demnächst, hoffentlich mal. Und ja, dann ist die erste Staffel quasi auch fertig und auch die Geschichte, die sie in der ersten Staffel erzählen wollen, fertig. Die machen zwar noch eine zweite wahrscheinlich, aber eben mit anderen Charakteren haben sie schon angekündigt. Ich bin mal gespannt, wie das alles sich am Ende zusammengefügt wird und ob das alles auch gut aufgelöst wird oder ob da halt viel offen bleibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Aber einfach so von den Entscheidungen her und was da passiert in dem Spiel. Also es geht vielleicht, um das mal ganz grundlegend zu sagen, man spielt Maxine oder Max genannt. Das ist eine Studentin, die in ihrer ehemaligen Heimatstadt. Jetzt wird es aber sehr windig hier. Es wird windig, nicht, dass es gleich noch gewittert. Ja. Dann machen wir im Auto jedenfalls weiter. Spielt das Ganze in einer, ich glaube, fiktiven Stadt, Arcadia Bay in Oregon, an der Küste. Und da ist diese Maxine eben auch groß geworden, ist dann mit ihren Eltern. Jetzt werden wir gleich von Kastanien. Ist dann mit ihren Eltern zwischenzeitlich nach Seattle verzogen und ist aber jetzt eben wieder dort aufgenommen worden in Blackwall, die hat in diesem, ja, die als eine der besten Kunstschulen der Welt dann gilt, in diesem Szenario. Und macht halt Fotografie da auch. Okay. Und studiert halt da und es ist alles, gerade in der ersten Episode, so eine sehr, sehr schön gemachte so Highschool-College-Atmosphäre, also mit den einzelnen Grüppchen und den coolen und nicht so coolen, aber sehr schön und detailliert alles gestaltet. Man läuft eben rum und muss interagieren mit Dingen und jetzt der besondere Kniff, denn die gute Max kann die Zeit zurückdrehen. Also sie entdeckt es dann als Fähigkeit und damit wird halt immer gespielt. Das sind so ein bisschen die Rätsel, die sind zum größten Teil sehr einfach gehalten. Du musst halt die Zeit zurückdrehen und dann kannst halt, also zum Beispiel, wenn du irgendjemandem einen Schlüssel von irgendjemandem dir genommen hast und der eigentlich darauf irgendwie wütend reagiert und dich angreift, aber du kannst den dann halt die Zeit zurückspülen und dann ist er quasi wieder zurück in der Zeit, aber du hast den Schlüssel trotzdem. Okay, ja. Also ich versuche ja meistens bei so Zeit-Zurückdreh-Geschichten und Zeitreise-Geschichten mir nie zu viele Gedanken zu machen, weil dann wird es immer schnell ein bisschen dubios. Ich finde, das ist aber auch nicht so ganz das Zentrale daran, sondern eher eben die Charaktere. Man trifft dann auch in der ersten Episode auf die ehemalige beste Freundin, die Chloe, die ist auch der zweite ganz zentrale Charakter eben. Genau, und dann, und nebenbei spinnt sich darum eben noch so eine Mystery-Geschichte mit einem Wirbelsturm, der aufkommt und so Naturphänomenen, die es eigentlich keiner erklären kann, die noch parallel da mitläuft und die aufzuklären versuchen und ein Mädchen ist noch verschwunden. Also es gibt ganz viele Sachen, es ist so eine Mystery-Geschichte, Und es ist sehr, sehr schön vom Grafikstil aus, so ein bisschen Cell-Shading-Look, aber irgendwie sehr angenehm. Ich bin gespannt. Vielleicht der Soundtrack ist sehr gut. Sollte ich mir das auch mal noch... Und wie gesagt, von der Entscheidung und den Auswirkungen der Entscheidung völlig überragend. Also sehr, sehr gut gemacht. So. Vielleicht sollte ich mir auch überlegen, dass mal... Das ist nicht das so teuer, ist, ne? Nee, da kostet der Season Pass, glaube ich, 20 Euro. Oder der ist sogar momentan für PS Plus Mitglieder nochmal ein Stück günstiger. Günstiger? Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe die Episoden natürlich aber einzeln immer gekauft für einen Fünfer. Ist auch okay. Also die haben immer so, sagen wir mal so, zwei, drei, maximal 4 Stunden Spielzeit. Ja. Hast du aber auch schon okay, ordentlich, so. Ja. Dann bist du nachher bei 16, 17, 18 Stunden für 20 Euro. Das ist echt in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. Der Soundtrack ist sehr gut ausgewählt, passt halt dazu. Ganz interessant, also, nee, da würde ich jetzt spoilern, aber es gibt ganz viele Anspielungen auch an so Jugendkulturen, aktuelle Popkultur-Anspielungen, okay. Podcasts, gab es jetzt gestern eine Anspielung, deswegen kam ich gerade drauf, ohne die jetzt genauer ausführen zu können, weil da wären halt Spoiler dann drin. Aber ja, sehr, sehr... Ah, das ist ja schon sau cool. Sehr, sehr gutes Spiel. Das klingt gut. Sehr ruhig natürlich zum größten Teil. Im Gegensatz zu den Telltale-Spielen gibt es auch keine Situation, wo du so Zeitdruck hast, Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist doch durchaus nochmal gemächlicher. Ah, aber eben dadurch, gut, dass du gute Charaktere hast, eine interessante und spannende Geschichte und das Setting einfach sehr schön und detailliert alles aufgebaut ist, ja, das sind so die Stärken des Spiels. Spielerisch, ja, es ist okay. Ja, sehr also, schön. So klingt gut. Ist echt gut. Also empfehle ich jedem, der mal so ein bisschen was Ruhigeres spielen will, eine schöne und spannende Geschichte irgendwie. Und da eben noch ein bisschen Einfluss nehmen auf die Entscheidung. Ja, das klingt echt sehr gut. Ja, ja. Ja, ich habe, kann man sagen, in der Zeit ja eigentlich relativ wenig gespielt. Also ich habe viel Witcher gespielt, aber jetzt auch irgendwie so seit 3 Wochen habe ich so ein Loch. Im Urlaub damals hatte ich echt viel gespielt. Ja, und sonst komme ich halt nicht wirklich so gerade abends dazu und dann gucke ich halt lieber, jetzt habe ich doch irgendwie wieder angefangen, Serien ein bisschen zu gucken. Wir haben die 3. Staffel Orange is the New Black geguckt. Ah, okay. Die wirklich sehr gut war. Die 2. fand ich, die hat ein bisschen geschwächelt. Ja. Aber die 3. ist wieder richtig, richtig geil. Ich war nämlich auch ein bisschen skeptisch. Also, weil ich habe die 3. auch noch nicht geschaut, weil ich, ja... Also die 2. war ja irgendwie, die fand ich nicht so cool, muss ich sagen. Irgendwie. Aber die 3. ist nochmal richtig geil, dann geht nochmal viel mehr, wird auf das Gefängnis an sich, auf die politische Struktur und so da ein bisschen eingegangen. Und ja, nochmal ein bisschen weg von Piper, wobei die auch immer noch halt die Hauptcharakterin ist und eine ganz abgedrehte Wendung nimmt. Okay. Ja, und dann, aber auch noch viele, also quasi eine Episode pro Charakter so ein bisschen. Ah, da kommt unser nächstes Bier. Bitte. Genau, dankeschön. Danke. Danke. Ich werde jetzt aber nicht aufgenommen oder so. Nein. Okay. Selbst wenn, wäre alles okay. Okay. So. Krass. Ganz schön voll, 0,3. Man meint es gut mit uns. Ja, ich dachte 0,2 ist es, ne? Ja, aber es ist 0,3 eingefüllt. Okay. Dann haben wir gleich einen sitzen. Ja, ich glaube, ich kann es auch nicht ganz trinken. Ja, es hat ja auch nur 7%. Noch Auto fahren. Ja. Ja, so 7%. Da musst du meins mittrinken. Ist okay. Kann ich mit um. Ein Indian Summer habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie probiert. Also, ist das wie ein Indian Pale Ale? Ja. Oder? Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig. Sehr fruchtig, gell? Es ist so von der Farbe... Sieht also nach Pale Ale aus, ja, aber dunkler. Also dunkler, Pale Ale, ja, weil es ist so... Und hier werden alle Biere, hat er mir erklärt, naturtrüb abgefüllt, weil er sagt, die Hefe gibt halt auch Geschmack mit. Ja. Ja, hört sich sinnvoll an. Hört sich sinnvoll an. Ja, und das aber ist so auch dunkel. Ein bisschen würziger, so fruchtig, aber würzig so. Würzig, gell? Ja, ist sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ein bisschen krautig ist, also ein bisschen nach Kräutern, also auch so ein bisschen. Ja, genau, so nach Kräutern. Sehr, riecht sehr interessant. Gut, wir probieren mal, oder? Ja. Sehr geil. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr lecker. Richtig gut. Ja, schmeckt auch sehr würzig. Ja, wirklich sehr würzig. Also aber trotzdem fruchtig. Also Also, eine trockene, staubige Fruchtigkeit. Also nicht so eine frische, ja. Süße, aber so ein bisschen Frucht finde ich da schon. Und dann es sehr würzig. War. Sehr würzig und also so fast ein bisschen salzig auch. So. Ja. Also, wenn man jetzt... Also, aber es hat schon eine Verwandtschaft zum Pale Ale. Ja, auf jeden Fall. Aber wirklich geil. Also würzig. Dafür weniger, fast ein bisschen weniger hopfig. Ja, bitter, nicht so bitter, aber... Ja, ich finde es auch irgendwie recht malzig. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen so... ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne dass es negativ klingt. Aber hat so ein bisschen was von so Gemüsebrühen-Würzigkeit. Aber das klingt ja, so, böse. So konzentriert, aber so, ja. So als wäre es so ein bisschen eingekocht. Ja. Weißt du, wolltest du darauf hinaus? Ja, aber so mit Salz und also wie wenn du so ein bisschen was einkochst, so mit Salz und würzig. So. Ja. Aber es klingt halt so negativ, aber es ist eigentlich positiv gemeint. Sehr gut. Das ist wirklich ein fantastisches Bier. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe ja gedacht, dass es gut wird, aber ja. Es hat auch so ein bisschen, also nochmal so eine Schwere. Das ja. Im Gegensatz zu dem Bier eben nicht, das so leicht drüber kam, ja, echt so ein bisschen schwer. So fast schon butterig auf der Zunge, so ein bisschen. Sehr gut. Also, wenn man hier mal in der Nähe ist, ein paar Biere hier trinken, sollte man wirklich. Also, die wechseln ihr Angebot auch ein bisschen durch, oder? Ja klar, er macht halt immer irgendwie so ein Fass und dann... Ach echt nur? Wechselt das, ja. Oder also kleinere Margen. Okay. Und wir, also es ist auch tatsächlich so, dass wenn du hier Bier im Lokal trinkst, das nicht aus der Flasche, sondern das ist mit einer Leitung vom Tank gezapft. Okay. Also... Ja, spannend. Ist tatsächlich sehr... Ja, gut. So. Also, ja. Wir waren ja hier auf einer Führung und es war wirklich sehr interessant, wirklich gut. Also, und der Typ hat halt echt Ahnung. Also. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, weil ich muss ja wirklich noch fahren. Und 7%, könnte es jetzt so wegtrinken. Ne? Ja, es hat 7%, aber die merkst du dem Bier. Gut, es ist schon schwerer. Ja, die merkst du ihm schon so ein bisschen an, aber es ist einfach sehr, sehr lecker. Und es ist echt 0,3. Dabei haben wir irgendwie nur 0,2 bestellt. Steht auch eigentlich so auf der Karte. Ja. Okay. Ja, du warst, wir kommen mal nochmal zurück. Zurück zum Zocken, oder? Nee, zum Serienthema. Ah, Serien, Orange is the New Black. Ja, und die dritte Staffel wieder sehr, sehr, sehr geil. Da muss ich Piper, da hat es geblitzt, glaube ich. Piper hat einen sehr krassen Turn drin, wird sehr abgefahren und die einzelnen Charaktere werden nochmal ein bisschen mehr beleuchtet und das ist einfach saugeil. Der Humor ist irgendwie sehr schwarz, auch irgendwie nochmal schwärzer als vorher. Und also die dritte Staffel war wirklich richtig, richtig geil. Ja. Okay, dann musst du da vielleicht auch nochmal reinschauen. Weil ich habe das ein bisschen nicht gemacht, weil ich die zweite auch nicht so gut fand. Die zweite fand ich auch, die hat sich auch echt gegen Ende, da hast du so, jetzt komm, ist jetzt gut. Ja, okay. Ja, aber die dritte richtig gut. Ja, ich habe True Detective so mitgeguckt, während es in den Staaten lief, halt immer die aktuelle Folge. Die zweite Staffel. Die habe ich noch gar nicht zu. Bedeutend schwächer als die erste. Okay. Hat auch wirklich wenig, wo du sagst, also ich würde ganz ehrlich sagen, das muss man nicht unbedingt gucken. So. Also das kann man sich wirklich sparen. Jede Woche so eine Folge ging dann, aber ich glaube, wenn man das auch so als Serie nachguckt, dann lässt es irgendwann auch sein. So. Also es war echt, also da war, ist eigentlich ganz gut zu wissen. Obwohl der Cast eigentlich auch wieder super war. Ja, eigentlich, ne? Aber so dieses, also es hat halt, ich kann dir gar nicht mal so genau sagen, warum. Ja, wahrscheinlich. War einfach so ein bisschen belanglos. Ja, weil halt die erste Staffel aber auch die überragendste des Überragenden ist. Also, wirklich. Die Szenen, die wirklich gut waren, die waren auch gut, aber du hast halt gemerkt, okay, jetzt wollten sie nochmal sowas ernst machen wie letzte Staffel. Ich kann es nicht unbedingt empfehlen, muss ich sagen. Er kann natürlich trotzdem rein. Also es ist schon eine gehobene Krimiserie. So. Ist besser als jetzt einen Tatort jeden Sonntag zu gucken. Ja, klar. Aber ja, doch deutlich schlechter als die erste Staffel. Und ja, ist ein bisschen enttäuschend. Da habe ich mehr von erwartet. Ich habe eben noch ein Good Old Classic für mich bestellt. Ja. Wir haben nämlich unsere alte oder die übergebliebene Spülmaschine verkauft. Ja. Das Geld 1:1 in eine Star Trek The Next Generation Blu-ray Box gesteckt. Komplettbox. Alle 7 Staffeln, 24 Folgen. Als Box auf Blu-ray. Wir haben schon an die Blu-ray-Box bestellt und nicht die DVD-Box mit 49 DVDs, sondern die Blu-ray-Box. Und ja, ich freue mich da richtig drauf. Sabrina hat es noch nicht gesehen und Star Trek ist einfach geil. Ist okay. Hast du geguckt schon? Nee, nicht. Ja, immer mal. Next Generation. Also, Next Generation ist. Mit Picard. Picard, ja. Ja, immer mal wieder. Früher öfter mal im Fernsehen natürlich. Lief ja eigentlich immer irgendwie, lief auf Sat 1 vor 10 Jahren mal was anderes als Star Trek. Und auf Kabel 1 liefen Kabel eigentlich 1, immer die Filme. Ja, von daher schon. Aber nicht so, dass das jetzt so komplementiert. Ich wollte irgendwie immer mal Deep Space Nine gucken. Das ist doch schwer geil. Also viele sagen, es ist das beste Star Trek. Ja. Und ich habe auch die Battlestar Galactica Komplettbox bei mir, also von der neuen Serie. Da habe ich nur die erste Staffel von geguckt, aus irgendeinem Grund nicht weiter. Und die war eigentlich auch sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich stehe eigentlich auch auf Science Fiction. Ne? Ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Dann habe ich noch eine Buchempfehlung. Oh, jetzt kommt's. Kennst du John Green? Nein, aber es hört sich an wie der 0850. Name, den man sich im Englischen aussuchen kann. Nee, ich dachte, das wäre, wie hieß das, Mohammed Lee, oder wie war das? Also ja. John Green ist ein Jugendbuchautor eigentlich. Wenn ich dir ein paar Titel sage, kennst du bestimmt irgendwie Looking for Alaska, Fault in Our Stars. Ja. Hast du es nicht beim letzten Mal schon? Habe ich schon erzählt? Ich glaube, ja. Oder habe ich das dir einfach so erzählt? Auf jeden Fall Fault in Our Stars habe ich halt gelesen. Ja, das hast du, glaube ich, schon im letzten Mal. Da warst du, glaube ich, noch am Lesen. Noch am Lesen? Ja, geht halt über dieses krebskranke Mädel und ihren Freund, der auch eine schwere Krankheit hat. Und die haben so ein kleines, so eine erste Jugendliebe. Mhm. Ist wirklich gut. Also ist wirklich, wirklich gut. Kann ich dir eigentlich mal aufs Kindle schicken. Aufs Kindle schicken? Ja. Ja. Ich will momentan, ich habe es noch nicht gelesen, ich will unbedingt, gut, dass jetzt gerade weder Coates, ja, Bastian Coates oder so heißt der Mensch, der das geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie das Buch heißt. Es ist auf Deutsch noch nicht erschienen, ich will es im Englischen lesen, da ist auch noch nicht so lange raus. Und zwar schreibt er als Farbiger, der es eigentlich schon ein Stück weit geschafft hat. Er ist halt hat letztes Jahr einen sehr, sehr guten, ewig langen Reportage für das Atlantic Magazine geschrieben, wo es mit der Frage beschäftigt, ob es nicht mal doch irgendwie Zeit wäre, Reparationszahlungen quasi zu veranschlagen für die Sklaverei. Ja. Also The Case for Reparations heißt der. Ich habe den mal gelesen. Ich bin den gerade nochmal am Lesen. Der ist wirklich ewig lang. Also der hat bestimmt 40.000 Wörter. Oder der ist ewig lang. Also hast du quasi dann die Südstaaten dazu... Es geht nicht nur um die Südstaaten. Es ist differenzierter, weil es ja auch... Also es geht da auch um Leute... Also egal, wo du lebst in den USA, selbst wenn du es als Schwarzer schaffst sozusagen... Solange du jetzt nicht irgendwie wirklich super reich bist, aber wenn du schwarze Oberschicht bist, auch vom Verdienen her, kannst du ja maximal in Gegenden ziehen, wo weiße Mittelschicht oder untere Mittelschicht quasi lebt. Ja. Weil du einfach das ist das soziale Gefüge und so Sachen. Darum ging es auch und so ein Stück weit. Und wir halt auch, aber dann als viele aus dem Süden eben weggegangen sind oder dann in die großen Städte gegangen sind, Chicago oder so, wie da eben auch farbigen, durch Immobilientricks etc. quasi das Geld auch aus der Tasche gezogen worden ist und so Sachen. Ja. Und er hat jetzt auf jeden Fall ein Buch geschrieben, adressiert eigentlich an seinen Sohn, in dem es auch genau darum geht. Also egal, was du in deinem Leben erreichst, du wirst halt immer Probleme haben, weil du bist halt ein Farbiger in den USA. Das will ich unbedingt lesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich war heute tatsächlich in der Stadt gucken, ob ich das irgendwo kriege auf Englisch als normales Buch, weil der Preis sich einfach bei Kindle und normalem Buch in dem Fall nicht unterscheidet. Und dann kann ich es auch als... Es ist auch nicht dick, es hat, glaube ich, 160 Seiten. Oh, okay. Dann kann ich es auch als normales Buch kaufen, aber ich habe es nicht gefunden. Ja, ist halt auch so. Also man hat... Also ich lese lieber auf dem Kindle, aber ich habe dann geile Bücher halt auch gerne im Schrank. Ja. Also so. Und das will ich unbedingt lesen. Also weil es mich einfach ja sehr interessiert. Ja, die kann ich verstehen, das würde ich auch gerne. Und ja, es muss auch sehr gut sein, das Buch. Also es hat auch, es ist auch hier in der Presse schon relativ stark besprochen worden, also in der FAZ, in Süddeutschland und so, ja. Die waren auch alle sehr positiv. Und ja, es ist halt auch einfach ein sehr aktuelles Buch natürlich, weil die Problematik ja in den letzten 2-3 Jahren extrem eher nochmal wieder zugenommen hat, ja. Vielleicht nicht zugenommen hat, sondern eher sichtbar geworden ist. Ich glaube, die war schon immer in der Stärke da. Aber das ist ja allgemein irgendwie zu sehen, oder dass man das mehr mitkriegt, auch in Deutschland bin ich dieses Jahr irgendwie sehr erschreckt, so wie dieser Fremdenhass und Fremdenfeindlichkeit lauter wird oder sichtbarer oder mehr kommuniziert wird. Ja. Und das macht mich unheimlich sauer irgendwie. Also was heißt sauer, aber irgendwie, ich habe sehr viel Unverständnis dafür und bin irgendwie, ich weiß nicht, ich lese dann immer diese Schlagzeilen wie irgendwie, keine Ahnung, Flüchtlingsheime brennen und ja, was wollen wir mit den Leuten, Möbel. Und dann sehe ich irgendwie 4 ultra spastihafte Trierer hier rum. Es ist ja tatsächlich so, das hat ja auch nochmal gezeigt, dass es in Trier ja einfach auch noch gar nicht mal so extrem angekommen ist. Also wenn hier eine Nazi-Demo ist, dann sind da 30 Idioten, über die sich jeder kaputt lacht und 300 oder bis zu 1000, je nachdem, Gegendemonstranten. Also es ist ein Vielfaches einfach davon. Ja. Aber das sieht woanders halt auch einfach anders aus. Ne? Ja. Also das ist... Ja gut, natürlich, also dieser Safet Babic und seine 4 Hanseln, das ist halt eine absolute Lachnummer. Ja, das ist ja auch die komplett sind ja, durch Deutschland überall die durchgegangen. Sind ja, durchs Internet, dann macht es ja jeder wirklich lustig. Sogar Jan Böhmermann hat heute ein Parodievideo dazu veröffentlicht. Okay. Ja, musst du dir mal reinziehen, saulustig. Natürlich, die sind nicht ernst zu nehmen, weißt du, das sind Witzfiguren. Aber keine Ahnung, was so in Berlin abgeht bei diesem Flüchtlingslager oder so. Ja. Oder da, wie hieß hier Freistadt? Freital. Frei scheint echt ein belastetes Wort zu sein. Ja. Freiwild, Freital. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich wirklich alarmierend. Also wir sollten da dringend irgendwie das überdenken, ob wir das als Gesellschaft durchgehen lassen wollen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großes Problem. Und ja, also... Das sich halt anknüpft einfach an ein weiteres Problem. Eben die Flüchtlingsgeschichte. Ich habe auch letztens gedacht, das ist ja wirklich jetzt auch schon lang ständig einfach ein Thema, was überall rumschwirrt und jeder redet auch darüber. Ich frage mich gerade, ob und wann das wieder aufhört, weil eigentlich verschwinden so Themen ja relativ schnell meistens wieder. Aber das hält, die Flüchtlingsthematik hält, weil die natürlich auch weiter akut ist, hält sich momentan einfach sehr, sehr extrem. Ja. Und ich frage mich, ob das irgendwann vielleicht in einem halben Jahr so raus ist aus Nachrichten oder ob das dann immer noch so zentral ist. Ich frage mich halt vor allen Dingen, irgendwann muss ja auch jemand mal sagen, das und das ist ein Lösungsvorschlag. Ja, klar. Also das große das habe ich ja gemeint, dieses Problem der zunehmenden auch Fremdenfeindlichkeit und der zunehmenden Sichtbarwerdung auch von solchen Vorurteilen in weiten Teilen der Gesellschaft auch, hängt da ganz eng damit zusammen, dass es schlicht und einfach ja ein Problem gibt mit Flüchtlingen. Und zwar, dass wir nicht wissen, wie wir dieser Flut Herr werden sollen und wie oder, wir damit umgehen sollen. Oder, einfach wie wir die Menschen besser behandeln können und wie wir das aber irgendwie auch schaffen, dass wir damit halt gut umgehen. Ja. Also und, und sinnvoll und nicht irgendwie einfach. Ja. Und nicht die irgendwie ohne Wasser und Lebensmittel in so Dingen einsperren. Ja. Ja, richtig. Ja. Und da das eben der Problemkomplex, der momentan einfach groß im Raum steht. Und ja, Lösungen habe ich dafür auch noch keine wirklichen gehört. Nee. Und ich habe auch persönlich keine. Nee, aber ich werde doch nicht dafür bezahlt, mir dann nicht mehr. Ja. Also es ist halt so, wie das ist. Es gibt sicher keine, Leute, die da... Keine Lösung ist auf jeden Fall, die Leute irgendwie im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Ja. Ja, aber momentan sieht es ja so ein bisschen aus, als wäre der Lösungsansatz halt... Abwarten. Abwarten und dem... Und für die Zukunft versuchen, das zu die Einreise oder alles Mögliche zu erschweren. Ja. Also im Prinzip jetzt das aktuelle Problem aussetzen und zu verhindern, dass es ähnlich nochmal auftritt. Ja. Indem man Leute einfach wegschickt, sozusagen. Ja. Oder noch mehr. Also noch mehr Balkanstaaten zum Beispiel als sicher erklären, damit man die Leute schneller wieder ausweisen kann. Weil die eigentlich keinen Grund haben zu fliehen. Also wenn jetzt alle Staaten auf dem Balkan vermutlich demnächst dann als sicher eingestuft, dass zumindest das aktuelle Vorhaben... Ja, so, dass das keine Flüchtlinge mehr sind. Ja, dann sind es keine Flüchtlinge mehr und dann werden sie zurückgeschickt. Ja. Sehr schnell. Ja, das ist natürlich auch eine sehr komplexe Thematik, die da... Absolut. Auf jeden Fall sollte man trotzdem halt nicht aus den Augen verlieren, dass es auch Menschen sind und... Ja, auf jeden Fall. Und haben meine Großeltern schon gesagt, die habe ich nämlich mal gefragt, wie das mit diesen Flüchtlingen ist. Und die konnten gar nicht verstehen, warum man den Leuten nicht hilft, weil viele Menschen im Zweiten Weltkrieg, auch Deutsche, auch Flüchtlinge waren. Ja. Und da hat man sich auch, wollte man auch aufgenommen werden. Auf jeden Fall. Ja. Schwierig. Da, ja. Weil das einfach auch so ein weit gestreutes Thema ist. Also ich meine, ne, die Gründe, warum Menschen aus ihren Ländern fliehen, also dafür gibt es ja auch Gründe. Die kommen ja nicht ohne Grund hierher. Die kommen ja nicht entgegen aller Vorteile, weil die hier mehr Geld haben wollen. Ja. Und das ist ja auch eine Problematik. Ich wollte aus Syrien groß oder so... Groß und komplex ist. Ja, aus Syrien oder so wollte ich auch gern weg. Ja. Wenn ich da irgendwie... Ja. Naja. Gut. Jetzt haben wir, es ist immer echt, unsere Folgen sind immer so gegen Ende. Wir geben immer noch was zum Nachdenken mit. Ja, geben wir noch was zum Nachdenken mit. Und versuchen dann verzweifelt auch nochmal lustig zu werden. Ja, meistens klappt es aber nicht. Schon gar nicht, wenn du das halbe Bier nicht trinken willst. Ja, nicht kann. Ich will ja schon, aber. Ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen die Bremse reinmachen. Mhm. Max podcastet mit angezogener Handbremse. Ja, sehr gut. Gut. Wir machen irgendwann mal einen Podcast, wo wir total betrunken sind am Ende und sagen, man kann sich vorwerfen, wird nicht alles gegeben für den Podcast. Das können eigentlich, weißt du, so die 100. Folge trinken. Probieren wir 100 Whisky. 100 Whisky. Sehr gut. Und nix mit Spucknapf. Nix. Und nix mit langsam probieren alle auf Ex. Wir nehmen jetzt schon mal Spenden an. Ja, genau. Für die 100. Folge. Ja, ich meine, ab ungefähr dem 15. Whisky kannst du ja eh die gleichen wieder hinstellen, weil dann ist eh alles ist egal spät. Dann. Ja. Okay, gut. Gut, dann tüten wir das hier so ein. Genau, tüten wir das ein und dann hören wir uns eventuell nächste Woche wieder. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich, ihr lieben Hörer. Hier, Gruß nochmal an den Olaf, der immer der nette Typ ist. Bester Mann. An der Facebook. An der Facebook-Casters Fanboy-Front. Genau. Danke hierfür. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.